10 vor 8 ist es. Sie hören die Ortszeit in Deutschland Radio Kultur. Es gibt Nachrichten, die klingen positiv und wirken doch nicht beruhigend. So die gestrige Analyse und Prognose führender Wirtschaftsforscher. Der Konjunkturabsturz kommt zum Stillstand. Das Schlimmste haben wir hinter uns, so hieß es. Zugleich aber auch, dass wir auf dem Arbeitsmarkt das Schlimmste noch vor uns haben. Dramatisch viele Arbeitsplätze werden verloren gehen. 1 Million in einem Jahr. Und wen rettet der Staat? Opel ja, Arcandor nein. Und müssen die Rettungsschirme bald verkleinert oder gar zugeklappt werden? Peter Bofinger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Würzburg und Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, also Wirtschaftsweiser. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Kolbmann. Herr Bofinger, wer rettet uns, die Bürger als Arbeitnehmer und als Unternehmende in diesen Zeiten? Wir selbst oder der Staat? Also selbstverständlich ist es so, dass wir uns alle anstrengen müssen in dieser schwierigen Zeit. Auf der anderen Seite erleben wir eben eine Situation, bei der das Marktsystem massiv gestört ist, bei der die Selbstheilungskräfte des Marktsystems nicht so richtig wirken. Und da ist es ganz vernünftig, dass der Staat eingreift. Und er hat ja auch massiv eingegriffen mit Konjunkturprogrammen, mit Zinssenkungen. Das heißt, er hat ja auch die Probleme erkannt. Und deswegen haben wir immerhin die einigermaßen gute Nachricht, dass wir jetzt eine Bodenbildung erkennen, dass die Abschwächung nicht weiter vorangeht. Auf der anderen Seite haben Sie das Problem genannt, dass es eben im Augenblick nicht so klar ist, wann das wieder aufwärts geht. Opel-Rettung ja, Arcandor nein. Können Sie denn beide Entscheidungen der Bundesregierung nachvollziehen? Also ich bin natürlich jetzt nicht mit den betriebswirtschaftlichen Details vertraut. Grundsätzlich ist es so, dass es problematisch ist, wenn die Regierung um jeden Preis versucht, eine Insolvenz zu verhindern, weil dann eben sehr schwer ist, Trennungslinien zu ziehen. Wer wird unterstützt, wer wird nicht unterstützt? Im Fall von Opel haben wir uns als Sachverständigenrat gegen dieses Rettungsprogramm ausgesprochen. Einfach deswegen, weil das ein Präzedenzfall ist. Zum anderen, meine ich, hätte durchaus die Insolvenz von Opel ja den Vorteil gehabt, dass man Opel von dem amerikanischen Mutterkonzern hätte trennen können. Und wenn man die Entwicklung von Opel beobachtet in den letzten Jahren, dann scheint das ja hauptsächlich das Problem gewesen zu sein, dass immer von Detroit aus das Unternehmen in eine bestimmte Richtung gedrängt worden ist. Und schließlich sehe ich auch das Problem, dass bei der jetzt gefundenen Lösung eben alle Risiken beim Steuerzahler liegen, während der neue Investor ja offensichtlich nicht bereit ist, eigenes Kapital in nennenswertem Umfang einzusetzen. Und das ist ja eigentlich das, was man von einem Investor erwarten würde, dass er Zukunftschancen des Unternehmens sieht und deswegen auch wirklich bereit ist, einen größeren Betrag an eigenen Mitteln einzusetzen. Und hat auch die Bundeskanzlerin gestern Abend im ZDF eingeräumt, dass es da Unbestimmtheiten gibt in diesem Verfahren. Sie hatte ja einen Kritiker in den eigenen Regierungsreihen, den Wirtschaftsminister zu Guttenberg, der auch eigentlich für eine geordnete Insolvenz gewesen wäre, so wie es jetzt bei Arcandor gemacht wird. Und da heißt es ja, eine Insolvenz ist heutzutage keine Pleite und man muss sich davor auch nicht fürchten. Ist es das ordentlichere Verfahren? Also ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Insolvenz nicht der Tod eines Unternehmens ist. Die Insolvenz bedeutet zunächst einmal, dass der alte Eigentümer die Kontrolle über das Unternehmen verliert. Und das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, denn wenn das Unternehmen in einer schwierigen Lage ist, hat ja offensichtlich der alte Eigentümer falsch gewirtschaftet. Zugleich ist das Insolvenzverfahren natürlich eine schwierige Operation, bei der es eben darauf ankommt, das Unternehmen wieder so zu strukturieren, dass es nach der Insolvenz wieder wettbewerbsfähig ist. Es gibt viele Fälle, wo diese Operation gut gelungen ist, wo also der Patient nach der Operation in einer besseren Verfassung war als davor. Deswegen meine ich, ist es also problematisch, wenn man jetzt die Insolvenz 1:1 mit Arbeitsplatzverlusten gleichsetzt und wenn man um jeden Preis Insolvenzen verhindern will. Also würden Sie sagen, die Arcandor-Pleite oder die Arcandor-Insolvenz ist gar nicht so schlimm. Wie sollte denn nun der Staat in diesem Sinne weitermachen? Wäre es wichtig, sich bei anderen Unternehmen noch zu engagieren oder grundsätzlich die Rettungsschirme langsam zuzuklappen? Also ich glaube, man sollte vielleicht mal ganz anders an die Dinge rangehen. Wenn doch immer mehr Unternehmen Insolvenzprobleme haben, wir beobachten ja deutlich steigende Insolvenzzahlen, dann zeigt das ja, dass insgesamt der Wasserspiegel in der Wirtschaft zu niedrig ist. Denn jetzt muss der Staat sozusagen jedes einzelne Unternehmen flott machen. Und ich glaube, man sollte doch nochmal ganz gründlich prüfen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, diesen Wasserspiegel insgesamt anzuheben. Und dann denke ich zum einen daran, dass wir ja offensichtlich Probleme im Bankensystem haben. Und da meine ich, sollten Bund und Länder versuchen voranzukommen, schneller zu tragfähigen Lösungen zu kommen, dass also das Bankensystem die Kreditversorgungsaufgabe wahrnimmt. Das ist ja eigentlich nicht die Aufgabe des Staates, das zu tun. Und da denke ich, insbesondere sollte man eben versuchen, jetzt auch für die Landesbanken Lösungen zu finden, die relativ schnell dann auch zu Ergebnissen führen und in Gottes Namen nicht versuchen, jetzt auch die Sparkassen mit den Verlusten der Landesbanken zu belasten. Denn damit würde man einen Teil unseres Finanzsystems, der ja noch gut funktioniert, noch zusätzlich mit in diese Krise ziehen. Also schneller voran bei der Bankensanierung. Ich glaube, auch die Europäische Zentralbank sollte sich überlegen, ob sie nicht nochmal die Zinsen senkt. Denn es ist ja absurd, dass die Regierungen krampfhaft bemüht sind, Unternehmen zu retten, während die EZB einfach die Zinsen um einen Prozentpunkt noch senken könnte und damit auch etwas mehr Luft für das System schaffen würde. Nun kommt das Schlimmste auf dem Arbeitsmarkt noch, sagen ja auch Ihre Kollegen bei den Wirtschaftsweisen. Sollte da der Staat auch gegensteuern, zum Beispiel mit etwas geringeren Steuern? Also Steuersenkungen passen überhaupt nicht in die Landschaft. Wir haben das Problem, dass ja die Staatsverschuldung ansteigt, dass wir etwa 300-400 Milliarden mehr an Staatsverschuldung haben werden im Jahr 2010. Und allein das kostet ja rund 15 Milliarden mehr an Zinsen, die erstmal finanziert werden müssen. Also jeder Politiker, der über Steuersenkung philosophiert, sollte zunächst mal erklären, wie er die 15 Milliarden an zusätzlicher Zinsbelastung finanziert. Dann kann man drüber reden, aber ich glaube auch nicht, dass Steuersenkungen passen. Ist es also Wahlkampftheater von Frau Merkel, wenn sie das ankündigt? Ich finde es von jedem Politiker populistisch, wenn er in der jetzigen Situation von Steuersenkungen spricht. Es passt nicht in die Landschaft. Und wenn der Staat Mittel übrig hat, dann meine ich, sollten wir die nehmen, um vor allem im Bildungsbereich voranzukommen. Ich meine, was ja in dieser Krise getan werden kann, wenn wir jetzt hohe Arbeitslosenzahlen haben, dann wäre es ja das Beste zu versuchen, bei diesen arbeitslosen Menschen zu qualifizieren, diese Zeit zu nutzen, um ihre Bildungsqualifikation voranzubringen. Und da würde ich sagen, ist das Geld deutlich besser angelegt als eine Steuersenkung. Vielen Dank, Peter Bofinger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Würzburg und Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, also Wirtschaftsweiser. Ihnen noch einen schönen Tag. 7:57 Uhr ist damit 3 vor 8.